Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Survivor Series Wargames, schon ein paar Tage hinter uns liegend, grüßt vor uns Saturday Night's Main Event. Eine Show irgendwo zwischen PLE, House-Show, TV-Show und irgendwas Besonderem mittendrin. Wir wissen es nicht so genau, wie wir diese Show einordnen. Was wir aber wissen, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen werden. Denn sie steht dieses Wochenende an. Die Show, beziehungsweise das Konzept, da gibt es doch genug Vorfeld drüber zu sprechen, zumal einige sehr interessante Sachen im Vorfeld rausgedroppt sind. Ob sie interessant sind, liegt so wie so oft im Auge des Betrachters. Zumindest für Chris und mich ist es interessant, sodass wir eine davon auch tatsächlich im Vorfeld in den Fokus stellen wollen. Wie immer werden wir dabei dann auch die Weeklies besprechen. Und mit dabei meine ich im Rahmen der Preview auf die Saturday Night's Main Event Show. Und dann denken wir, kriegen wir doch wieder ein einigermaßen solides Programm hin. Und ich freue mich, das alles besprechen zu dürfen. Wieder mit meiner besseren Podcast-Hälfte aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich werde mich sofort entschuldigen. Irgendwie werden da irgendwelche Bauarbeiten vorgenommen im Gebäude. Deswegen, falls man da ein Klopfen hört. Es liegt nicht an mir, meine Damen und Herren. Von daher erstmal deine Entschuldigung. Ja, es ist nach einem kurzen Aufhorchen bei Monday Night Raw jetzt wieder so, ich möchte nicht sagen Alltag angekommen, aber die letzten Shows, das haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Vor allem, ich habe mich etwas mehr gefreut auf SmackDown, habe den Bericht live schreiben dürfen und habe gedacht, na gut, wenn Raw so vorliegt, dann wird SmackDown mit den beiden Bloodline-Stables sicherlich ähnlich abliefern. War jetzt nicht so der Fall. Deswegen, ja, solide. Man trabt so hin Richtung Neujahr und ich bin trotzdem irgendwie gespannt und freue mich auf eine, ja, Preview in Anführungszeichen. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall wert, darüber zu sprechen. Saturday Night's Main Event. Und da gibt es ja auch jemanden am Kommentatorenpult, wo wir vielleicht darüber sprechen, um welche Person es sich da handelt, denn offenbar ist das eine sehr interessante Persönlichkeit und da freue ich mich, mit dir darüber zu sprechen. In der Tat, das werden wir aufgreifen und wir werden es auch aufgreifen im Vorfeld der Showbesprechung. Aber eine Sache würde ich tatsächlich noch vor diese Vorbesprechung setzen wollen. Und zwar die Tatsache, du hast ja gesagt, die Weeklies sind jetzt so, sag ich mal, im Auge des Betrachters liegend. Uns reißen sie jetzt nicht so vom Hocker. Und da passt es vielleicht auch, dass, ich will jetzt nicht sagen, mehr oder weniger random, aber zumindest im Rahmen einer Weekly nach einem großen Pay-Per-View, nach der Survivor Series und auch vor einem großen neuen Pay-Per-View, nämlich dem Royal Rumble, dass im Rahmen einer Weekly einfach mal so kurzfristig und tiefenentspannt die Tag-Team-Titel gewechselt sind. Wir haben jetzt neue Tag-Team-Träger, Titelträger und es ist DIY. Und sie waren immer mal dran, hatten mal Titelkämpfe, haben sie dann verloren, waren dann wieder weg, haben sich mal ein bisschen gezofft, dann haben sie sich neu fokussiert und jetzt haben sie diese Gürtel, Chris. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das jetzt genau aussagt, inwiefern wir es hier ausführlicher besprechen wollen, aber DIY jetzt als neue Tag-Team-Träger bei SmackDown wirkt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es wirkt... Ja, random, würde ich tatsächlich sagen. Ja, ein Wort, das gut beschreibt. Also ich denke, wenn du uns beide irgendwie einfrierst vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren, die Hochzeit von NXT Schwarz und Gold mit den Takeovers und den großartigen Tag-Team-Matches, und wenn du uns da einfrierst und jetzt wieder auftauchst und du siehst, okay, DIY sind Tag-Team-Champions und sie haben die Motor City Machine Guns besiegt, dann hätten wir, glaube ich, applaudiert und gesagt, ja gut, okay, da schaue ich doch mal rein. Und ja, das heißt, wenn du dir dann den Aufbau anschaust, lieblos, vorhersehbar, und für mich auch persönlich zu wenig für ja, zwei großartige Tag-Teams. Also man ist den Weg gegangen, also Motor City Machine Guns. Ich denke, alle TNA-Fans werden sicherlich kennen, wer die beiden sind, Alex Shelley und Chris Sabin. Ein Tag-Team, das ich sehr lieb gewonnen habe in meiner kurzen, leider TNA-Zeit. Ich weiß nicht, Eurosport oder sowas hat das mal übertragen. Da war ich komplett drin. War unglaublich. Es hat mein Wrestling-Spektrum mal aber sowas von erweitert. Und da war ich entsprechend auch glücklich, dass sie zur WWE gekommen sind und sofort einen Tag-Team-Titel-Push. Und DIY, denke ich, müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Zwei großartige Wrestler mit Tommaso Ciampa und Johnny Gargano. Aber im Main-Roster, was eigentlich etwas komisch ist und nicht vorhersehbar war, dass Triple H die beiden halt nicht so zum Mond gepusht hat. Also wir kennen seine Lieblinge, so Bronson Reed haben wir drüber gesprochen, denen hat er auch immer den Rücken freigehalten. Und hätten schwören können, dass das bei Tommaso Ciampa und Johnny Gargano ähnlich der Fall sein wird. So, jetzt werden viele sagen, naja, push, push, push, sie haben jetzt zweimal die Tag Team Championships bekommen. Das ist schon definitiv ein gutes Argument, aber die Umstände sind für mich eher so, als würde ich sagen, das sind Jobber. Also, sie werden nicht groß dargestellt und es wirkt halt wirklich dahingeklatscht. So, ja, keine Ahnung, wir werden so tun, als würde sich das Team trennen und dann kommt der Swerve beim Match und so war es dann auch. Also, sie haben so getan, als hätten sie sich nicht im Griff. Tommaso Ciampa hat quasi auch schon eine Trennung angedeutet, indem er den Stuhl geholt hat, aber es war alles ein Swerve und Gargano hat einen Low Blow gegeben. Ich habe vergessen, gegen wen der beiden, ob Sabin oder Shelley. Und dadurch haben sie sich die Titel dann geholt, sind jetzt also Heel geturnt und die neuen Tag Team Champions. So wie gesagt, also wenn du nicht im Produkt drin bist, glaube ich, sieht das richtig gut aus. Es ist auch eine Tag Team Fehde, die man auf die man sich freuen kann, auf wo man auch Matches sich freuen kann. Aber so mitten in einer Weekly und so viel Zeit haben sie auch nicht bekommen. Da kommt man auch noch nicht in Stimmung. Also ich kann mir schon vorstellen, oder ich hätte mir vorstellen können, dass es was Nettes gewesen wäre für die Survivor Series oder für eben jetzt Saturday Night's Main Event. So, gib ihnen 10, 15 Minuten, vielleicht öffnen sie die Card und dann kann das die Hütte abreißen. So, nicht auf Takeover-Niveau, aber definitiv auf einem sehr spektakulären Main-Roster-Niveau. Also kann ich nur sagen, wäre ich eingefroren gewesen, wäre ich jetzt wahrscheinlich sehr glücklich, aber es ist wohl auch irgendwo diese Liebe zu diesen vier Superstars und den zwei Tag-Teams, wo halt die Enttäuschung größer wird, da man ihnen nicht die Plattform gibt, sage ich. Denn so gut die im Ring sind, zumindest drei davon haben für mich etwas größere Schwächen am Mikrofon. Ich nehme da Ciampa raus. Und dann kommen halt diese Backstage-Segmente, wo die Street Profits ausgenockt werden und dann müssen sie so tun, oh mein Gott, was jetzt? Und dann kommt Johnny Gargano, ja, keine Ahnung, mir tut es ja leid, aber wie wäre es mit uns als Tag Team, als Herausforderer? Weiß nicht, das war etwas unangenehm, cringe, glaube ich, ist ein Jugendwort, das ja gern benutzt wird dafür. Ich habe es nicht gefühlt, du hast schon auch recht, es liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Aber so skurril es klingt, ein Titelgewinn bei WWE, ich merke hin und wieder so einen faden Beigeschmack dazu, als würde das fast eine Bestrafung sein, weil man es irgendwie nicht groß aufbaut. Es ist einfach so nebenbei und um den Kreis zu schließen, wie du es angefangen hast, super random. Ja, denk ich eben auch. Und ich will jetzt nicht diese Grundsatzdiskussion wieder bringen, was das über die Tag Team Division aussagt und so weiter. Sie hatten ja doch, also das ist ja nicht völlig out of nowhere. Sie hatten ja schon diese Scharmützel. Sie waren auch Gegenstand der Show. Aber sie sind auch jetzt wieder nicht auf der Saturday Night's Main Event Card. Das sind eben so Geschichten. Jetzt muss man auch nicht alles überdramatisieren. So, ja, die sind ja öfter nicht auf der Card und so. Ist richtig. Finde ich auch ein bisschen schade, dass die Tag Team Division genauso wie die B-Titles, die ja ab und zu dann mal doch immerhin auf die Card kommen. Ja, bei der Survivor Series war es ja tatsächlich so, dass LA Knight drauf war mit US und Intercontinental Championship hat auch ein mega Match abgeliefert. Also da waren sie beide mal drauf, aber das ist nicht der Standard, muss man sagen. Und gerade bei den Tag Teams finde ich ganz, ganz schade, Da mag auch eine Rolle spielen, dass es wirklich zwei Titel gibt. Finde ich genauso problematisch, wie es zwei B-Titel gibt. Und bei den Damen finde ich es genauso problematisch, dass es jetzt auch zwei B-Titel geben wird, die dann auch erst recht und noch schwieriger auf die Card von Pay-Per-Views kommen können. Und das tut deswegen weh, wenn man sich, wir wollen es jetzt auch nicht wieder ausrollen, die NXT Black and Gold Era anguckt, wo die Tag-Team-Matches seinerzeit mit schöner Regelmäßigkeit die Hütte abgerissen haben und Match of the Night waren. Und auch da waren Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gefühlt regelmäßig bei jedem zweiten Match beteiligt, wenn du so in die Historie guckst. Immer wenn sie da waren, brannte da sozusagen die Luft im Tag-Team-Bereich. Und davon ist im Main-Roster wenig übrig. Das meine ich jetzt nicht in Bezug auf ihre wrestlerischen Stärken. Die haben sich nicht geändert oder vermindert, sondern im Bereich dessen, was rüberkommt bei den Fans und wie sie inszeniert werden. Und das ist mir einfach aufgefallen, weil ich dachte, hups, ja, jetzt haben DIY jetzt die Gürtel. Who cares? So nach dem Motto. Und wollte ich mal Chris' Meinung dazu erfragen. Und wir scheinen es hier emotional zumindest gleich zu sehen. Damit aber, ich habe es eben schon gesagt, bei Saturday Night's Main Event werden sie nicht antreten, also Team DIY. Zumindest sind sie nicht auf der Card und ich glaube auch nicht, dass sie kurzfristig noch raufkommen. Das soll aber unser Besprechungsgegenstand sein, diese Saturday Night's Main Event Card bzw. die Show. Und bevor wir in die Card reingehen, hat Chris ja auch schon angedeutet, etwas Comeback-mäßiges liegt in der Luft und dieses Etwas heißt Jesse the Body Ventura. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch diesen Menschen kennt. Die Jüngeren von euch werden mit ihm bestimmt nicht allzu viel Verbindung haben oder nicht allzu viel in Verbindung setzen können. Deswegen aus, wie soll ich sagen, nostalgischen Gründen, aus einer gewissen persönlichen Sympathie und auch aus Informationszwecken natürlich, möchte ich kurz was über Jesse Ventura hier platzieren. Und es sind auch nur, sag ich mal, grobe Infos. Ja, also ich habe jetzt auch nicht seine Biografie genau studiert und will auch nicht als sein entsprechender Biograf hier auftreten. Aber nur so ein paar Hinweise, die aussagen, dass da, sag ich mal, ein Mensch mit Ecken und Kanten zumindest auftauchen wird. Jesse Ventura ist schon, etwas erfahrener. Der Mann ist 51er Baujahr, sprich wird mit 73 Jahren ans Kommentatorenpult von WWE zurückkehren. Das heißt, er war da also schon mal. Und bevor wir auf seine Kommentatorentätigkeit eingehen, nur ein paar Fakten zu diesem Menschen. Er war eine lange Zeit in der Army, also wenn ich sage lange Zeit, dann meine ich da jetzt ungefähr, also ungefähr ist gut, es sind ungefähr 6 Jahre, zumindest nach dem, was man bei Wikipedia sehen kann. Years of Service, 1969 bis 1975. Da muss man jetzt auch kein großer Historiker sein, um zu wissen, was da war in dieser Zeit. Also da war der Vietnamkrieg und er war zu dieser Zeit entsprechend im Dienst und war auch im Vietnamkrieg eingesetzt. Ist dort ausgezeichnet worden mit einem, was habe ich da gesehen, mit dem Petty Officer Third Class und National Defense Service Medal. Also Soldat im Krieg mit entsprechenden Auszeichnungen. Danach war er nicht nur im Wrestling-Sport aktiv, sondern auch im politischen Bereich. Er war quasi so wie der Vorläufer von Kane. Nur nicht, dass er Vorläufer von Kane war in Bezug auf Bürgermeister, das war er. Er war nämlich Bürgermeister von Brooklyn Park. Januar 91 bis Januar 95, hat ihm aber nicht gereicht, er ist weiter politisch aktiv gewesen und das muss man sich wirklich mal reinziehen, der ist der 38. Gouverneur von Minnesota gewesen, von 99 bis 2003. Das muss man sich mal reinzwirbeln, ja, also ein Gouverneur mit entsprechendem Wrestling-Hintergrund. So, jetzt kann man sich fragen, wie kann man denn als Wrestling-Hintergrundmensch Gouverneur werden? Ich meine, Kane ist ja auch angetreten. Ist er angetreten? Also Bürgermeister ist er geworden, aber zum Gouverneur angetreten ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also will ich jetzt nicht falsche Infos spreaden. Aber wenn ihr Jesse Ventura irgendwann mal am Kommentatorenpult hören werdet und vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, weil es im Zweifel leider wohl eher die deutschen Kommentatoren werden, no offense, die es auf Join dann übertragen werden, aber vielleicht kriegt ihr die Chance, das irgendwie woanders mal zu hören. Ansonsten hört euch mal, wenn ihr Bock habt, eine alte WWE-Show an, wo Jesse Ventura kommentiert. Ich finde es mit ihm immer wieder ein Erlebnis. Es ist unglaublich. Ich habe mal eben noch mal geschaut. Der Mann ist auch ausgezeichnet worden als bester Color Commentator in den Jahren 87 bis 90. Da hat er eben WWE kommentiert und eben vom Wrestling Observer Newsletter Award Bereich. Also das ist auch nicht irgendwer, der jetzt hier da diese Best Color Commentator Awards rausgeballert hat. Ich weiß nicht, was Jesse Ventura jetzt noch, sag ich mal, auf Halde hat letzten Endes. Er war ja nur wirklich lange, lange, lange weg. Aber wenn der noch im Ansatz so ein bisschen Feuer ist vielleicht das richtige und falsche Wort zugleich, aber diese typischen Eigenarten, er nimmt kein Blatt von Mund, er haut raus, was er denkt, in einer Wortgewandtheit und einer emotionalen Leidenschaft und Improvisationsfähigkeit, dann wird es nach wie vor ein Erlebnis sein. Er hat, finde ich, diese Good-Guy-Bad-Guy-Kommentatoren-Nummer, die sich bei WWE, finde ich, schon lange totgelaufen hat, weil das so möchte gern gewollt und eingefahren und routiniert wirkt. Das hat er, finde ich, derart zur Perfektion gebracht, dass er damals mit Gorilla Monsoon ein kongeniales Duo gebildet hat und er hat ihn regelmäßig zerstört und Vince McMahon hat es auch gewagt, mit Jesse Ventura ab und zu mal zu kommentieren. Das hat den auch nicht groß gejuckt. Ja? Also da hat Ventura auch entsprechend knallharte Worte gegeben und Vince fand das vorsichtig formuliert auch nicht immer gut. So, nun ist Vince aber weg, ob man sagt, wir haben bei WWE Nostalgie pur. Und nun hat man Ventura zurückgeholt. Und die Frage ist, ja, warum denn das? Er hat sich da in einem Interview geäußert und hat zwei Sachen gebracht. Und beide klingen aus seinem Mund, aber sowas von glaubwürdig. Er hat gesagt, ja, zum einen gibt es überhaupt keine Beschränkung. Ja? Er sagte so, the chains are off, sondern die handcuffs sind off. Also es gibt keine Handschellen. Er kann da jetzt sagen, was er will. Das war für ihn wohl ein Grund. Und in seiner bescheidenen Art hat er gesagt, ja, ich will jetzt hier nicht über Finanzielle sprechen und so, aber ist schon okay, so nach dem Motto. Also wenn das einigermaßen noch so ist wie früher, wirklich, freut euch drauf. Also ich bin sehr gespannt und für mich ist das ein Grund zu gucken. Leider, also ich hätte es ja sowieso geguckt, aber ich freue mich deswegen noch viel mehr. Leider wird es ja in Deutschland, also toll ist es, dass es im Free-TV übertragen wird, aber ich befürchte fast, sie werden mit deutschen Kommentatoren das natürlich machen. Und dann wird man Jesse Ventura wohl leider nicht hören. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo dann die Originalversion auch zu hören. Und ansonsten hört euch einfach irgendwann mal Jesse Ventura Kommentatoren an, von WWE zwischen 87 und 90. Also ist Geschmackssache, wie immer. Für mich war es großartig. Und wenn du den mit Cole zusammenstellst, kann das auch richtig cool werden, denn Cole ist ein guter Kommentator. Er muss ja nur eben ziemlich viel Mist immer leider Gottes runterlabern oder musste er früher. Aber wenn du ihn zusammen mit Ventura steckst, das könnte schon was werden. Chris, du hast ihn ja leider nie so richtig erlebt, aber so ein, zwei Berührungspunkte hast du ja auch schon mit ihm. Ne? Ja, definitiv. Also leider muss ich sagen, hier komplett verpasst. Ich habe von ihm zum ersten Mal gehört, beziehungsweise gesehen habe ich in 2009, also als ich wirklich super knallhart im Produkt drin war, also da habe ich wirklich jede Raw-Ausgabe geschaut. Und 2009, das war die Zeit mit den Guest-Hosts und da war er einmal dabei und das war auch so die Zeit, wo Sheamus, glaube ich, auch zum ersten Mal die Nummer 1 Herausforderer wurde und er hat, glaube ich, auch Cena besiegt dann bei TLC und wurde WWE Champion oder sowas. Auf jeden Fall, was ich mich erinnern kann, ein Mann mit einem unglaublichen Charisma. Und was ich erinnere mich auch an einen Berührungspunkt mit Vince McMahon backstage. Da hat er ihn aber sowas von niedergesemmelt und natürlich geschrieben von McMahon, gehe ich davon aus, wo der hat sich echt da nicht irgendwie, der hat dem wahrscheinlich ein Skript gegeben, aber ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass Ventura sich da komplett dran gehalten hat und sie waren dann auch quasi als Kommentatoren bei dieser Battle Royale zu hören. Und von deinen Erzählungen scheint es wirklich ein großartiger Kommentator zu sein und eine Persönlichkeit. Und ja, es ist super schade, dass wir das wohl nicht zu hören bekommen. Also ich möchte auch irgendwie die deutschen Kommentatoren jetzt nicht beerdigen oder sowas. Es ist halt einfach nur bei mir seit Jahren sämtliche Serien, Filme und auch WWE wird nur noch auf Englisch geschaut, auch die Premier League. Da habe ich das Glück, bei meinem Anbieter kann man da tatsächlich auch zwischen Deutsch und Englisch schon wechseln und die englischen Kommentatoren bekommen bei den Fußballspielen. Und das schaffe ich nicht mehr mit den deutschen Kommentatoren. Ich bilde mir auch ein, dass sie quasi Gimmicks verkörpern. Und das ist halt irgendwie so für mich, das schaffe ich nicht mehr mit fast 32. Ich schaffe das nicht mehr, darüber hinwegzusehen. Und von daher super schade. Ich hätte ihn sehr gern in Aktion erlebt, vor allem jetzt eben mit den entsprechenden nicht vorhandenen Ketten von McMahon. Offenbar Triple H da gesagt: Du, pass auf, bis auf ein paar F-Wörter kannst du hier grundsätzlich sagen, was du willst. Und da wird er sicherlich auch liefern. Von daher, und du hast auch die Personalie Cole angesprochen, der ja sehr gut darin ist, auch so Whipping Boy zu sein, ja, der sich da ein bisschen unterstellt und auch mal was abbekommt von dem Heel-Kommentator quasi. Also hoffe ich auch, dass man da die Möglichkeit bekommt, wie bei meinem Streaming-Anbieter, zu wechseln auf Englisch. Ich kenne Join jetzt nicht so gut, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ob sie das anbieten werden, aber in dem Fall finde ich es irgendwie total skurril, dass WWE dieses Event hat und es nicht auf dem Network überträgt. Generell die Zukunft des Networks auch interessant. Aber ja, wie gesagt, super schade. Aber ich werde schon irgendwie schauen, dass sicherlich WWE auf YouTube wird da sicherlich ein paar Ausschnitte zeigen. Und so wie ich WWE kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass es langfristig so sein wird, dass man solche Events auch auf YouTube zu sehen bekommt. Aber das ist alles Zukunftsgerede. Von daher kann ich nur sagen, fast gar keine Berührungspunkte, aber wie gesagt, das eine Mal 2009 durfte ich den Mann kennenlernen und er hat schon damals einiges an Charisma ausgestrahlt. Er hat auch eine sehr unique Stimme, finde ich. Also Sehr so tief, Drill ja. Sergeant-mäßig kann er schon sprechen, aber eine unglaubliche Geschwindigkeit, unglaublich akzentuiert und einen sehr großen Wortwitz hat er damals ausgestrahlt. Viele von seinen kleinen Spitzen habe ich auch nach wiederholtem Hören gar nicht so rausbekommen, aber die ich dann gehört habe, die haben mich schon immer jubeln lassen. Und ja, muss man mal gucken. Ich glaube, also Join bin ich jetzt auch nicht so firm, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir auf Join dann wirklich wohl nur die deutsche Audiospur hören werden. Aber ich bin da auch nicht wirklich, also definitiv jetzt sicher und irgendwie großer Experte. Ich richte mich einfach auf die deutsche Kommentierung ein und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja doch noch die englische. Und alle anderen seien oder allen anderen sei es tatsächlich mal empfohlen, bei Interesse mal eine alte Jesse Ventura-Kommentierung sich anzuhören. Die etwas erfahreneren oder Wrestling-Historiker, will ich mal sagen, wissen sowieso, wovon ich spreche. Und er wird ja auch uns erhalten bleiben, ja? Also er wird ja auch in den kommenden Saturday Nights Main Event Shows dabei sein, hat er auch schon gesagt. Die nächste kommt ja im Januar und vielleicht gibt es da ja auch schon, was deutsche Übertragungsrechte angeht, dann schon etwas mehr Neues und Konkretes und Belastbares. Vielleicht gibt es ein neues Network, vielleicht gibt es einen neuen Sender, vielleicht ist es auch auf Netflix, vielleicht bleibt es bei Join. Ich glaube, safe ist da derzeit noch nichts und deswegen lassen wir uns mal überraschen und möglicherweise ist die Kommentierungskiste auch schon zum nächsten Saturday Nights Main Event ja, Special geklärt und dann kann man ihn vielleicht auch ja ganz original und in Farbe sozusagen hören in Farbe, was für ein Schrott. Ja, damit kommen wir zum Schwerpunkt der heutigen Ausgabe und die ist, wie gesagt, nicht Jesse Ventura, aber er ist mittendrin, nämlich die Card selbst. Was haben wir im Angebot? Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt im Angebot ein Match, das noch gar nicht richtig fix ist. Wir haben ein Finale um die bisher noch vakante Women's United States Championship. Da haben wir bisher nur die Halbfinals zwischen Bayley und Chelsea Green. Auf der anderen Seite das Halbfinale Michelle gegen Tiffany Stratton. Also was ist möglich? Bayley gegen Michelle oder Bayley gegen Tiffany oder Chelsea gegen Michelle oder Chelsea gegen Tiffany? Jetzt kann man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nur ein bisschen spekulieren, ist ein bisschen doof, weil am Freitag kommt SmackDown und am Samstag kommt, Samstag Night Main Event. Aber vielleicht hört ihr die Show ja bevor SmackDown über die Bühne gegangen ist, dann könnt ihr miträtseln und falls SmackDown schon über die Bühne gegangen sein sollte, dann könnt ihr uns jetzt auslachen wegen unserer schlechten Tipps. Wir können es ja so machen, Chris. Was erhoffen wir für eine Paarung und was erwarten wir? Wenn du willst, spiele ich dir den Ball als erstes zu, sonst sag ich, aber ich trete gerne hinter dem Wiener Schmäh zurück. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich werde gleich mal außen vor lassen, dass mir die Titelgeschichte bei WWE im Moment nicht so gefällt. Und ich glaube, man muss darüber nicht mehr sprechen, dass WWE einfach nicht in der Lage ist, die Titel alle relevant zu halten. Wenn sie es könnten, können sie meinetwegen 100 Titel haben, aber selbst die, keine Ahnung, 20, die sie jetzt haben, da glaube ich, haben sie nicht mal die Hälfte davon relevant gehalten. Deswegen sei das mal auf jeden Fall in Klammer gesetzt davor. Dennoch haben wir ein Finale vor uns und die vier Damen, die übrig geblieben sind, da kann man viel mit hinausnehmen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, dieser Gürtel, wenn wir jetzt mal die Männergeschichte herholen, die United States Championship, geschichtlich schon deutlich trennbar von der Intercontinental Championship. Ich glaube, die Intercontinental Championship war tatsächlich früher mal der Stepping Stone für die WWE Championship, für einen großen Star. Die United States Championship, schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe sie ungefähr zweimal als relevant erlebt, John Cenas Open Challenge und das Hurt Business von Bobby Lashley, beziehungsweise MVP. Aber man kann schon sagen, es bietet die Möglichkeit, natürlich so dem unteren Drittel im Roster mal einen Titel zu geben und ein paar relevante Fäden. Und in dem Fall würden sich natürlich hier Chelsea Green und Michin anbieten. Vor allem Michin eigentlich das letzte Jahr ganz ordentlich gepusht. Ich glaube, es gab sogar mal eine Preview, wo wir darüber gesprochen haben, naja, warum nicht einfach Michin mal ins Titelmatch reinknallen, bevor wir dann nochmal Bayley gegen Nia Jax bekommen. Es ist frisch und sie hat sich hart erarbeitet, hat man sich gegen entschieden. Chelsea Green, ich denke mal, jeder weiß, ich bin da irgendwo so fast der Nummer 1 Fan, verkörpert ein großartiges Gimmick und wenn es dann dazu kommt, dass man einen großen Spot liefern muss, da ist sie sich auch nicht zu schade. Ich denke zurück an Money in the Bank. Würde sich irgendwie anbieten, ihr auch mal so einen Titel zu geben, vielleicht auch mal einen Test, um zu sehen, wie sie mit einem Titel umgeht, beziehungsweise ob sie diesen Titel irgendwie auch entsprechend wie ihr Gimmick verkörpern kann. Und dann haben wir natürlich wohl für mich einmal das Match, was ich persönlich sehen wollen würde, wäre Bayley gegen Tiffany Stratton. Das wäre natürlich technisch wohl das stärkste Match. Bayley mit unglaublich viel Erfahrung und natürlich in der Vergangenheit großartige Matches abgeliefert. Und Tiffany Stratton müssen wir nicht sprechen. Athletisch, super jung und ist im Moment auch Miss Money in the Bank. Könnte man also kombinieren mit dieser United States Championship. So, das klingt auf dem Papier sehr gut, aber unter uns so Bayleys letztes gutes Match, Singles Match, das ist für mich eine lange Zeit her jetzt. Also ich weiß nicht, gegen Io Sky beim WrestleMania, das war eigentlich ganz okay. Aber wenn ich jetzt an Becky Lynch denke oder an Charlotte, da fallen mir viel mehr gute Matches ein. Eigentlich mehr gute als schlechte Matches. Und Bayley, sowohl Gimmick als auch In-Ring-Präsenz im Moment eher außer Form. Ja, wenn man irgendwie so einen Stürmer hernimmt, der irgendwie so 5 Monate kein Tor gemacht hat, ja, dann ist das auf jeden Fall eine Flaute und irgendwie nicht gut genug, um in die erste Elf zu kommen. So würde ich Bayley im Moment auf jeden Fall zusammenfassen. Deswegen, was glaube ich? Ich kann mir gut vorstellen, dass Triple H irgendwie so einen erfahrenen Superstar als ersten Titelträger haben wollen würde. Ja, einfach um diese Regentschaft irgendwie entsprechend aufzubauen. Ich glaube, die ersten Women's Tag Team Champions waren auch irgendwie ganz ordentlich. Keine Ahnung, Bayley und Sasha Banks. Ich Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch ihn als mit der Erfahrung gegangen ist. War das nicht Sasha Banks und Naomi oder wurde Naomi abgespeist und dann musste sie, da gab es doch diesen Stress. Stimmt, ich weiß nicht, ob sie die Ersten waren, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie es mal waren und dass sie da not amused waren. Genau, und dann gab es eben diesen Walkout, ja. Ich weiß gar nicht, also was wird's werden? Ich denke schon, dass am Ende wird's, denke ich schon, auch Bayley gegen Tiffany, also das, was ich persönlich sogar sehen wollen würde, aber so unter uns, wenn man diese Titel schon hat, dann lass vielleicht so die oberste Garde mal raus. Bayley hat super viele Titel hinter sich und ist eh nicht in Form und Tiffany ist früher oder später, gehe ich mal davon aus, eh ein Women's Champion und sie hat den Money in the Bank Koffer. Dann gibt vielleicht so Chelsea Green und Mi Shin so das Finale. A, eine super frische Paarung. Beide werden super motiviert sein. Und dieser Titel hätte dann irgendwo vielleicht sogar eine Chance, weil wenn ich Mi Shin bin und Chelsea Green, dann werde ich aber alles geben, um diese Regentschaft relevant zu machen. Bei Tiffany, wenn ich Tiffany bin, denke ich mir, ja, super nett und das ist für die Geschichtsbücher super nett, aber eigentlich will ich Women's Champion werden. Und Bayley, gut, Bayley ist halt auch eine, die ist ja Wrestling-Fan, die ist Fanatikerin, die steht auf Rekorde und sie hat sämtliche Rekorde. Das wäre natürlich ein weiterer Punkt in ihrem schon sehr langen und großen Lebenslauf. Aber wie gesagt, ich fühle sie im Moment gar nicht. Also eigentlich wäre ich so tatsächlich interessiert an Chelsea Green gegen Mi Shin, glaube aber, dass Bayley und Tiffany Stratton im Finale stehen werden. Faszinierend. Also ich grübel und fühle hin und her bei den vier Damen und weiß tatsächlich nicht so genau damit umzugehen. Ich hätte auch die Halbfinals tatsächlich jetzt vom Gefühl her anders gesetzt. Ich hätte Chelsea Green, keine Ahnung, gegen Mi Shin und Bayley gegen Tiffany oder Bayley gegen Mi Shin und Chelsea gegen Tiffany. Auf jeden Fall so, dass ich im Finale Chelsea Green gegen Bayley gehabt hätte. Das hätte ich als Finale gepackt, weil ich dann mit Chelsea gegangen wäre. Bayley braucht den Titel nicht, wenn da irgendwie eine erfahrene Workerin hin soll, kannst du mit Bayley immer gehen, aber Bayleys World-Title-Run war schon der letzte Husten und deswegen befürchte ich, dass das mit der US-Championship jetzt auch nicht viel besser werden würde mit ihr. Ist auch interessant, weil sie tatsächlich, also Backstage, scheint sie da ja immer noch so, ich will nicht sagen, so eine Art Locker-Room-Leader zu sein, aber sie scheint da ja doch sehr für gute Laune zu sorgen und die verstehen sich wohl auch alle gut. Wirkt zumindest so, was man auf Social Media so sehen kann, dass Bayley dann irgendwie Naomi Geburtstagskuchen bringt und alle singen da Lieder und so. Weiß ich jetzt nicht, aber als Titelträgerin bin ich mir da jetzt nicht so sicher, ob das klasse ist für Bayley. Aber wrestlerisch, klar, kannst du mit ihr immer gehen. Aber ich glaube, Chelsea hat sowas wie ein Momentum. Die Fans connecten mit ihr. Chris sagt, er ist ein Number-One-Fan. Das bin ich sicher nicht. Da gibt es tausend andere, die noch mehr Number-One-Fan sind, was Chelsea angeht, weil sie eben so gut und so over ist. Aber ich mag sie einfach. Und dieses, ich mag sie einfach, ich glaube, das wird vielen ähnlich gehen. Dass man einfach mit dem, was sie so macht, einfach glücklich ist. Und deswegen würde ich ihr diesen Titel auch geben, weil sie kann da auch putzige Storys draus basteln. Man kann es natürlich sehr schnell überpacen bei Chelsea, ist klar. Die Gefahr ist groß, dass man sie dann überdreht, so wie man, finde ich, auch Tiffany Stratton, ehrlich gesagt, überdreht hat. Es war mir auch ein bisschen too much. Mi Shin wäre ein bisschen sehr Kalle aus der Kiste sozusagen. Das würde ich nicht so kaufen. Und Tiffany Stratton kannst du von mir aus machen, um mir diesen geschichtsträchtigen Moment zu geben. Andererseits, glaube ich, sieht man bei ihr in der Chefetage auch eher den Weg Richtung World Title eher bei ihr vorgezeichnet. Und da kannst du entweder sagen, US-Gürtel ist so ein Stepstone dafür oder er ist etwas, was sie daran hindert, eher ins World Title-Geschehen einzugreifen. Je nachdem, wie du es bookst, kannst du Tiffany den Titel ohne Probleme geben. Allerdings hat sie schon den Koffer. Das wird auch noch beim Rumble-Dings für Tiffany auch ein Problem. Ich würde Tiffany sonst locker als Rumble-Favorit booken, aber mit dem Koffer ist das eben so eine Sache. Das alles gesagt, komme ich zum Ergebnis, dass es ganz schön schwierig ist, hier etwas A vorherzusehen und B etwas vorherzufühlen. Ich würde tatsächlich sagen, Chelsea hätte ich gerne im Finale. Und ich sehe sie da tatsächlich zu 50%, damit könnt ihr gar nichts anfangen. Also ich hoffe, Chelsea kommt ins Finale, aber ich glaube, Bayley wird es werden. Und ich habe bei Michelle und bei Tiffany Stratton keine emotionalen Vorlieben. Michelle so mit der Underdog-Rolle, warum nicht? Ich fand Mia Yim immer ziemlich cool in den Indies früher. Und Tiffany Stratton bleibt eben dabei. Sie ist für mich ein bisschen verbuckt im Moment. Da hat man, finde ich, ein bisschen was kaputt gemacht bei ihr. Da bleibe ich auch bei. Weil man vieles überzeichnet hat, was sie groß gemacht hat und einige Entscheidungen getroffen hat, bei denen ich nicht so richtig happy bin mit ihr. Je nachdem, ob du den United States Titel als Weg zum World-Titel siehst oder nicht, sollte man Tiffany den Titel, wie gesagt, geben. Wenn man das nicht so sieht, soll bitte Chelsea Green diesen Titel bekommen. Ich finde, Chelsea ist wie gemacht für diesen Titel. Sie kann damit rumhüpfen, sie kann sich freuen, die Fans werden es kaufen. Du kannst ihr ein paar tollpatschige Storylines geben, was für den Titel vielleicht nicht so gut ist, aber was eben bei ihr gut funktionieren könnte. Deswegen meine Hoffnung, Chelsea Green, mein Tipp, Bayley. So würde ich es sagen. Also das heißt, wer bei Bayley und Chelsea das Match gewinnt, wird wohl auch den Titel bekommen. Einzige Ausnahme, man will mit Tiffany auf World Title Picture gehen und sieht den US-Gürtel als einen Übergang dazu. Gut, schauen wir mal, was passiert. Dann das nächste Match. Wir sind immer noch bei den Damen. Das Singles-Match um die Women's World Championship. Liv Morgan gegen Io Sky. No feelings at all, hätte ich beinahe gesagt. Was schade ist, denn Io Sky, das vergisst man immer so ein bisschen, wie sie in den letzten Monaten gebuckt wurde. Io Sky ist wrestlerisch, haben wir auch schon gesagt, allererste Sahne. Ja, das darf man bitte auch nie vergessen. Leider finde ich ihr Booking nicht so toll. Bei Damage Control fand ich sie immer großartig, aber derzeit ist sie ja Face, ohne dass man uns gesagt hat, warum. Und ja, Liv Morgan tütelt irgendwie auf allen Hochzeiten, aber nie so richtig mit totaler Begeisterung jetzt irgendwie als, ja, keine Ahnung, Judgment Day Leaderin oder auch nicht, als Dominik und Titelklauerin von Rhea Ripley und jetzt auch noch als Champion, die gegen Io Sky antritt. Die hat ein Turnier gewonnen und ist deswegen Number One Contender. Und ja, also ich weiß nicht, es steht einfach nur Übergang drüber. Also ich sehe hier gar keine Chance, dass da irgendwas wechselt. Vielleicht wird das Match cool, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mal das, weil Liv Morgan eben für Chris und mich einfach ein Tick zu sloppy ist, was das angeht. Vielleicht ist ja Io Sky jetzt der Klickmacher-Gegner in Anführungszeichen. Aber irgendwie will ich da nicht so richtig was fühlen, was irgendwie doof ist, weil wenn Io Sky im Ring ist, freue ich mich eigentlich immer. Und das wird für mich auch dafür sorgen, dass ich irgendwas in dem Match schon sehen und empfinden werde. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Chris, das ist ein bisschen low. Ja, ein Match, wo ich Probleme habe, tatsächlich ein paar Gedanken zu fassen. Es steht da halt super nackt vor mir irgendwie und ich habe wirklich keine großartigen Gedanken dazu. Du hast auch gut auch schon zusammengefasst, Liv Morgan, die Titelregentschaft, die überschattet wird von einem Jerry Springer-esken Geschehnissen mit Dominik, Rhea, Jey Uso war auch ein bisschen involviert. Und zugegeben, die Fans haben es gekauft, kaufen es irgendwie immer noch. Aber es flacht für mich schon sehr stark runter und hat Rhea Ripley für mich super viel Standing gekostet. Auf der anderen Seite Io Sky, ein Superstar, beziehungsweise eine Frau, die, keine Ahnung, irgendwie, ja, das ist halt wieder Nostalgie pur. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, das war, glaube ich, so die erste Triple H-Instanz, so, wo McMahon zum ersten Mal draußen war, wo Triple H übernommen hat und ich glaube, es war nach SummerSlam, wo Damage Control debütierten. Und es war Monday Night Raw und es gab den Main Event zwischen Io Sky und Bianca Belair und irgendwie hat man Damage Control so stark dargestellt, ein tolles Debüt gegeben und dann sofort gegen die Championess in der Zeit. Und Io kam halt mit einer für mich einfach super coolen Entrance raus, mit einer guten Musik, mit einer guten Entrance, mit Aura und auch WWE hat es so verkörpert dargestellt. Also das hier ist für mich so, wenn ich nochmal vergleiche DIY und der Titelgewinn, WWE suggeriert irgendwie, ohne dass sie es zeigen, was sie davon halten von den Superstars. Und das ist für mich hier damals auf jeden Fall super vergleichbar gewesen. Damage Control waren ein großes Stable. Und ich hatte so Bock auf dieses Main Event und es war ein so großartiges Match und ich war so begeistert und das hält sich bis heute bei Io Sky. Natürlich abgeflacht ein bisschen. Sie hatte diesen großen Moment bei WrestleMania und ich habe mich auch da gefreut. Aber letztendlich war es halt auch so eine Regentschaft. Ich könnte dir nicht viel dazu sagen. Also ich erinnere mich auch, dass wir gesagt haben, dass sie den Titel auch selten verteidigt hat und dann hat sie ihn random verloren. Und seitdem, ja, War guckt auch keine man, gute Regentschaft von war euch, keine ne? gute Regentschaft, ja. Aber ähnlich wie Bailey, muss man sagen, hat man ihr auch nicht sehr viel gegeben, um zu Stimmt. arbeiten. Also Also die Regentschaft stand im Zeichen, Bayley kämpft sich nach vorne und will den Titel haben. korrekt. Also Io Sky war eigentlich nur der Konterpart für Bayleys Storyline. Ja. Und irgendwie war das für sie nicht so geschaffen, finde ich. Io ist, ich weiß nicht, sie ist kein Heel, kein Face, sie ist für mich ein Tweener irgendwo. Einfach, du kannst sie wirklich gut reinstecken in Matches und sie liefert immer ab. Und sie hat auch einfach ein gewisses Etwas. Also ich mag sie sehr gern, nur mit fehlender Storyline und so random Wechsel von Heel und Face. Das tut einem langfristig weh. Und deswegen steckt man jetzt natürlich zwei Superstars gegeneinander, die irgendwo beide ja nicht verloren sind. Liv, denke ich mal, ist im Moment in einem Karrierehoch. Io, ja, macht ihr Ding, das ist auch okay. Aber ich überlege gerade, ich hätte irgendwo schon Bock auf einen Titelwechsel zu Io Sky. Nur die Vergangenheit hat mir gezeigt, dass der Titel bei ihr einfach auch keinen Sinn macht, ja. Hättest du jetzt Damage Control irgendwie als einen Fear Factor, dann hätte das Sinn gemacht. Dann bekommt das Stable wieder einen dominanten Champion. Dakota holt sich die Intercontinental Championship, damit Chris glücklich ist. Und das Stable hat wieder Rang und Namen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Und dann bleibst du eben ohne, also die Fehde ist sowieso nicht vorhanden. Io Sky hat die Battle Royale gewonnen. Und dann kommen wir zum In-Ring, wo man sagen muss, Io ist natürlich da eine so unglaublich tolle Wrestlerin. Also ein Teil von mir wünscht sich irgendwo auch, dass sie vielleicht bei einer anderen Promotion ist, aber das ist dann auch wieder so eine Sache. Ich möchte da gar nicht viel drüber reden eigentlich, was bei AEW los ist, dass man da jetzt auch nicht irgendwie so die alten Bekannten auf den höchsten Card-Regionen sieht, ja. Deswegen, ich bin schon länger mit Liv Morgan durch, was in Ring angeht. Io Sky wird das sicherlich ein bisschen mit hinausreißen, aber am Ende, es bringt mich einfach nicht ich habe keine Stimmung bei diesem Match. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, es steht da vor mir und ich kann keinen Gedanken fassen. Und das ist, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob da Leute wirklich irgendwie gierig drauf sind, wo man sagt, okay, ich bin wirklich gespannt, weil auch ein Titelwechsel würde, glaube ich, die Gesamtsituation bei beiden und auch des Titels im Moment nicht verändern. Und dann komme ich wieder zurück, eben, ob WWE es einfach nicht schafft, wieder nach den Four Horsewomen irgendwie einen großen Star rauszubringen, weil, man, Io Sky ist auf einer Wellenlänge wahrscheinlich irgendwo besser als Becky Lynch und Charlotte und Sasha Banks und wie sie alle hießen, aber das Standing ist bei weitem nicht dort, so bei weitem nicht. Du kannst ihr diesen Titel nicht geben und sie wird damit dann laufen. Also, Io hat das Standing der knuddeligen Japanerin, die ja. komische Sachen macht. Und das ist natürlich, das wird ihr gar nicht gerecht, ne? Nee, definitiv nicht. Und das ist super schade. Also, du hast es eigentlich perfekt gehabt. Du hattest jemanden mit Bailey, der für das Stable quasi reden konnte. Du hattest mit Io quasi die charismatische, crazy Frau, die Unglaubliches kann im Ring. Dort ist Dakota, die auch im Ring einfach ein Talent hat. So eher vielleicht nicht so stark wie Io, aber sie ist einfach. Sie geht für mich so in die Daniel Bryan-Sache. So, sie hat Ja, Herz und sie sie hat war am Mic Technik auch gut. und am Sie hat Mikrofon, so genau. das Team charismatisch auch zusammengehalten. Sie war der Kid so ein bisschen von Damage Genau, Control, ja. also dieses Puzzlestück, das dann ein Bild zusammenkommt und Genau. gemeinsam haben sie sich stark gemacht. Und ich war sogar nicht unzufrieden, als man Kairi Sane dazugeholt hat, die Ähnliches bietet. Aber dann hat sich das verwaschen und den Rest kennen wir. Und jetzt alleine auf alleiniger Flur ist das eben super schwierig. Also worauf ich hinaus will, Leute, ich fühle überhaupt nichts bei dem Match und das ist super schade, denn eigentlich haben wir hier sehr junge und auch talentierte junge Damen, die Besseres verdient hätten, als irgendwie so, ja, ich habe die Battle Royale gewonnen und ich bin jetzt Face übrigens, weil wir haben ein Problem, es steht Wargames an. Also schwierig, schwierig, schwierig, schwierig. Ich musste da gerade an einen putzigen Vergleich denken. Der passt jetzt nicht so richtig, ne? Aber so ein kleines bisschen vielleicht doch. Mein Gedanke war nämlich, dass Damage Control so ein bisschen auf einer anderen Flamme die New Day der Damen mittlerweile geworden sind. Denn New Day hättest du eigentlich nie splitten dürfen. Man muss mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ob die jetzt irgendwie wieder dann sich doch noch finden oder wie man das mit Kofi und Xavier jetzt durchzieht. Aber seit Damage Control auseinander sind, faden alle. Das ist heftig. Bayley kriegt keinen Fuß auf den Boden. Dakota macht immer noch einen guten Job, aber es juckt gar keinen. Io faded. Und von Kairi Sane habe ich schon lange nichts mehr gesehen, so nach dem Motto. Also irgendwie hätte man dieses Stable, ich verstehe auch bis heute nicht, warum man es gemacht hat, ehrlich gesagt. Wir haben es auch schon, haben wir schon oft genug rumgeheult. Aber das hättest du nie trennen dürfen, weil es einfach funktioniert hat. Und kaum ist das auseinander. Gut, Bayley hatte noch so eine kleine Revenge-Storyline, wo sie auch großartig performt hat. Aber das war's dann auch. Und selbst da waren wir nicht so richtig happy mit der Geschichte. Aber gut, wir wollen jetzt nicht wieder Damage Control Revival machen. Aber Stichwort, wir fühlen hier nicht so richtig was. Und das Schlimme ist, beim nächsten Match fühle ich auch nicht viel mehr. Wir haben es ja auch schon in der letzten Wochenrückblick-Episode gesagt. Das mag jetzt auch, also wir wollen jetzt hier nicht total negativ klingen, aber man muss eine Sache auch vielleicht dazu sagen. Dieses Saturday Night Main Event Ding ist etwas, was WWE macht und jetzt mit diesem Nostalgie-Faktor verkauft, weil sie dafür einfach Schweinegeld kriegen. Ja? Das ist etwas, was im Free-TV in Amerika läuft. Der Sender hat dafür, ich weiß gar nicht, ist es das USA Network? Muss ich prüfen, ich glaube, es ist das USA Network. Es ist NBC, glaube ich, es ist NBC, Entschuldigung, es ist NBC. Die zahlen dafür viel Geld, wollen eine Exclusive-Show im Free-TV haben und WWE sagt, danke für die Knete, wir basteln euch mal eine Exclusive-Free-TV-Show. So, das ist also nichts weiteres als eine weitere Asset-Geschichte in der Bilanz, die viel Geld für WWE bringt. So, und so wirkt die Card für mich ehrlich gesagt auch. Auch beim nächsten Match, finde ich, quält das aus jeder Pore, dieses wir müssen die Card voll kriegen. Gunther gegen Finn Balor. Ich finde, auch bei diesem Match wird es für mich wirklich schwierig, denn Gunther gegen Damian Priest. Es ist ein Triple Threat Match. Damian Priest ist auch noch dabei. Ja, Entschuldigung. Okay, Gott sei Dank hat man das dann. Das könnte noch ein Faktor werden. Das war auch nicht immer so. Ne? Das hat sich auch jetzt relativ neu entwickelt erst. Aber das mit Finn Balor als Singles Match, OMG, das wäre aber sehr lost gewesen. Jetzt packst du Damian Priest noch dazu. Passt auch vom Aufbau, weil Gunther hat ja durch Balors Eingriff verteidigt und dann Balor auch ein Kick gegeben, so ein Big Boot, und nur ist Priest auch durch die Ereignisse bei Raw wieder reingekommen. Das kann da wirklich ein bisschen noch was bringen, so ein Triple Threat Match. Die funktionieren meistens besser als belanglose Singles Matches, zumal da auch tatsächlich alle, glaube ich, ihre Stärken besser ausspielen können. Also Gunther ist, glaube ich, in Singles Matches grundsätzlich stärker als in Triple Threat Matches, kann hier aber, glaube ich, auch gut funktionieren. Balor wird im Triple Threat Match safe seine Stärken ausspielen. Also für Balor wird das, glaube ich, ein großes Plus werden, dass es ein Triple Threat Match ist. Und Priest, glaube ich, funktioniert auch im Triple Threat Match gut, weil du kannst ihn mehr auf Spots und mehr in Szene setzen mit seinem Coolness-Faktor. Also das ist jetzt eine Entwicklung, die dem Match, glaube ich, gut tut. Ansonsten wäre das aber unglaublich zäh geworden für mich, dieses Match zu gucken. Chris, wie empfindest du es? Gott sei Dank, Triple Threat Match. Das Schöne, also wir sind ja immer so kritisch, wenn es Stipulationen gibt bei WWE. Triple Threat ist eine, die macht vieles irgendwie wett. Also ja, da haben wir... Geht immer, ja. Ja, das geht immer, weil einfach super Pace drin ist. Ähnlich wie Tag Team Matches, du hast einfach schöne Abwechslung drin. Und Gunther gegen Finn Balor, wow. Also das Traurige ist, ein Gunther-Match zu spulen, ist schon irgendwo bei mir, als würde ich mich selbst verletzen. Und ich habe es schon jetzt zweimal hintereinander gemacht. Das wäre definitiv der Hattrick gewesen. Aber hier, wenn ich mir das anschaue, da habe ich schon irgendwo dann Lust drauf. Ja, Gunther, Finn Balor, Damian Priest, alle haben ihre Stärken und die kennen wir auch alle. Und das Problem natürlich, also wie gesagt, vielleicht hat das wirklich einen negativen Faktor im Moment, diese Preview, aber du hast schon erklärt, das wirkt super hingeklatscht und super random. Aber es steht jetzt hier nichts im Weg, dass das hier wirklich ein gutes Match werden könnte, denn Gunther und Balor und Priest haben alle schon mal beweisen können, dass sie unglaublich starke Wrestler sind. Ja? Wir hatten auch bei YouTube, glaube ich, eine Frage bezüglich Finn Balor. Ich weiß nicht, ob ich es wird hier eigentlich hinpassen. Den User werde ich später dann nochmal nennen. Ich habe das jetzt vergessen. Wie man Finn Balor wieder quasi heiß kriegt. Schwer. Und das ist, um ehrlich zu sein, irgendwo ein klarer Fall von der Zug ist vielleicht schon abgefahren. Habe ich auch gedacht, that ship had sailed, war mein Gedanke. Ja, Ja. also Gerüchte besagen, dass er Backstage irgendwie jetzt sowas wie ja, der Leader ist und irgendwo hat er sich ein gutes Standing erarbeitet und offenbar wird er mit einem Push belohnt. Was hat Finn Balor ausgemacht? Für mich die stärkste Finn Balor-Zeit war eigentlich vor der WWE. Da hat er halt super viele Freiheiten gehabt. Er war natürlich auch ein bisschen jünger, aber seine Entrances waren einfach so spektakulär. Seine Matches waren damals halt für mich noch auch super frisch. Das war irgendwie, da wurde das Wrestling-Spektrum halt gezogen, ja. Auch mit New Japan die Zeit. Ich glaube, dass ich jetzt diese gleichen Matches bei New Japan einfach nicht mehr so gut finden würde, weil es einfach für mich ausgelutscht ist. Und das ist, glaube ich, auch das Problem von Finn Balor, von AJ Styles, von Seth Rollins, von Daniel Bryan auch, muss ich sagen, dass ich einfach so 45 Minuten Wälzer mit 20 Minuten, wir drehen uns im Kreis und füllen erstmal aus, bis die Climax kommt. Ich bin da, glaube ich, einfach schon etwas durch und brauche vielleicht irgendwie wieder Popcorn-Wrestling, ja? Einfach wieder so Oldschool-Gimmick-Wrestling, wo das Match vielleicht keine 10 Minuten geht, aber dafür mehr erfüllt, ja? Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, wie man Finn Balor wieder heiß kriegt, wahrscheinlich gar nicht mehr. Die beste Chance, glaube ich, hatte man tatsächlich mit seinem wie sein alter Ego, aber das hat man dann auch gekillt. Sein alter Ego hätte Was der nie Diebel oder was? Demon Finn Balor, vielen Dank. Das fand ich eigentlich auch irgendwie ziemlich cool, weil WWE hat unabsichtlich, glaube ich, etwas Gutes gemacht. Sie haben denn das alter Ego nicht so oft rausgepackt und dann hat er leider verloren und für mich war dann die Geschichte erledigt. Vor allem, als er dann gegen Roman Reigns irgendwie bewusstlos war und mit dem Beat seines Themes plötzlich wiederbelebt wurde. Oh, Also, das war schlimm. oh, das war furchtbar. Das war furchtbar. Und dann ist er irgendwie vom Top Rope runtergefallen und Roman hat ihn gepinnt und das Match war vorbei und bis heute weiß man nicht warum. Also, wow. Deswegen, den User nennen wir noch auf jeden Fall. Für mich ist es erledigt mit Finn Balor. Damien Priest ist eine Aktie an ihn, die ich nicht investieren würde, weil sie immer hochgeht und fällt. Im Moment ist sie bei mir gefallen, weil dieses Match gegen Gunther war halt auch irgendwie so. Es ist einfach so zu wenig. Keine Ahnung. Es ist. Du hast es echt schön gesagt. Immer wenn du gerade investieren willst, fällt die Aktie. Und wenn sie fällt, dann macht er irgendwas Cooles, sodass du wieder investieren willst und dann fällt sie. Dann steigt sie, dann denkst du, oh, jetzt muss ich wieder an und Ja. dann, oh. Also das ist echt, das ist so eine Fahrstuhlaktie. Brandgefährliche Damien Super gefährlich, ja. Priest-Aktie. Also, das ist nicht so wie Bitcoin gerade. Also, super gefährlich, meine Damen und Herren. Also bleibe ich hier im Moment mal weg von Fehde und Gimmick und hoffe irgendwie, dass Triple H sagt, ja, schau, pass auf, das hier ist ein bisschen so wie Saudi-Arabien. Wir haben super viel Geld bekommen und liefern das jetzt einfach. Deswegen, hier sind 15 bis 17 Minuten, reißt die Hütte ab. Und dann setzen sie sich zu dritt zusammen und sagen, okay, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Und dann gilt es und dann geht es dahin und dann wird es ein gutes Match und da hoffe ich ein bisschen. Also ich bin auch überzeugt davon, dass das gut werden kann, weil alle Einzelmatches dieser Person, die möglich wären, hätte ich absolut gar keinen Bock. Gunther gegen Balor, Balor gegen Priest, Priest gegen Gunther. Ich kann das nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Ist erledigt. Aber so zu dritt, also wenn die Bock haben, könnte das Match of the Night werden? Ja, Also doch, könnte. das hat Potenzial. Also ich habe irgendwo so ein Gefühl, dass wir hier überrascht werden. Ja, ich sehe auch tatsächlich, dass das für mich die größte Wahrscheinlichkeit jetzt sogar langsam tatsächlich mitbringt. Also ne Knallbonbon und Überraschungsei wird das Mädels US-Match, weil da kannst du jetzt noch gar nichts richtig rauszwirbeln. Ne? Liv Morgan, Io Sky ist auch so ein bisschen Überraschung, aber eher so schwierig, wohl nicht. Gunther gegen Barlow gegen Priest, depends, aber kann tatsächlich die Hütte abreißen. Und die beiden anderen Matches, über die wir jetzt sprechen, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also Sami Zayn und Drew McIntyre sprechen wir gleich drüber und Cody Rhodes gegen Kevin Owens. Also Cody gegen Kevin, da muss alles zusammenkommen. Also das kann aber auch funzen. Ja, wir haben ja gesagt, wenn Kevin Owens hier diesen Surprise Upset Victory bekommt, was ich übrigens nicht sehe, aber sag mal 2% vielleicht, aber immerhin, dann wird das natürlich ein Match, das du so schnell nicht vergessen wirst. Aber wenn du hier quasi Bash in Berlin Teil 2 machst, dann wird es aber nicht Richtung Match of the Night gehen. Wobei Bash in Berlin war gar nicht schlecht, muss man dazu sagen. Das war ein gutes Match. Aber kommen wir erstmal zu Sami Zayn gegen Drew McIntyre. Ja, Drew war jetzt eine Zeit lang weg, also auch nicht wirklich lange, aber doch schon ein bisschen länger. Hat auch familiär einige Schicksalsschläge abzuarbeiten gehabt, hat sich ein bisschen erholt, war ja auch im Hell in a Cell Match gegen Punk doch arg gezeichnet gewesen und aus diesem Match entsprechend auch sehr gezeichnet rausgegangen. Das war nicht nur showmäßig, storyline-mäßig inszeniert. Da gab es echt bei Drew gesundheitlich was auszukurieren. Intensive Platzwunde hat er ja auch am Kopf davongetragen. Hat man ja schon in der Show gesehen. Das war the hard way gewissermaßen. Und da lief auch nicht alles glatt nach allem, was man gehört hat. Ja, hat sich jetzt familiär so ein bisschen gesettelt, hat ein kryptisches Interview gegeben, wo er sagte, ich habe viel im Ring gelassen, viel Energie und muss jetzt mehr auf meine Familie achten und meine Prioritäten sind jetzt neu gesetzt, ich verprügel einfach alle. Dachte ich, wunderbar, das klingt wirklich sehr reflektiert und der Mann weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich habe jetzt keine große Änderung gesehen. Offenbar will er uns wohl damit sagen, er wird jetzt nur noch mit Bedacht die Leute verprügeln und ansonsten der Familie den Fokus einräumen, den sie verdient. Nun denn, das hat zumindest gereicht, dass Drew zurückkam und Sami Zayn angegriffen hat. Und nun kommt es zur Paarung Sami Zayn gegen Drew McIntyre. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was das jetzt so genau werden soll. Es wird wohl so zu interpretieren sein, dass Sami Zayn hier der Aufbaugegner für Drew ist, mit dem man wohl noch was anderes vorhat. Denn Sami Zayn hatte die Aufgabe, in der Bloodline zu funktionieren bei Wargames und das hat er gemacht. Er war im Vorfeld zu diesem Match und im Match fand ich genau der Sami Zayn, der bei mir Klick macht. Und in der Bloodline funktioniert er, finde ich. Und zwar richtig gut. Jetzt ist die Bloodline gegen Bloodline-Geschichte erstmal so ein bisschen erledigt. Ob's und wie es wieder aufgenommen wird, muss man mal schauen. Und Lou ist Sami Zayn immer noch mit Jey Uso zwar unterwegs, aber irgendwie nicht so richtig in der Bloodline. Also er ist nicht der Fokus. Es ist nicht so, dass Sami Zayn angegriffen wird und die ganze Bloodline sagt, oh, Sami Zayn, du bist unser Blutsbruder, wir müssen uns jetzt rächen oder so. Jetzt haben wir hier ein Singles-Match. Und ich glaube nicht, dass Sami Zayn jetzt hier irgendwie auf die Isle of Relevancy gebuckt wird. Ich glaube eher, dass Sami Zayn hier der Übergangsgegner ist, dafür, dass Drew overgeht. Der kriegt mal wieder einen Sieg. Wofür, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also keine Ahnung, was du mit Drew dann jetzt machen willst. Also ich muss gestehen, Drew war weg und der hat mir jetzt nicht so gefehlt. Er hätte auch gerne noch ein bisschen länger wegbleiben können. Dann hätte sein Comeback vielleicht ein bisschen mehr Impact gehabt. Und vor allen Dingen hättest du vielleicht auch ihm eine konkretere Storyline mitgeben können. Für mich wirkt das ein bisschen, das ist irgendwie auch so das blöde Wort der Show, auch so ein bisschen random gerade. Er kommt zurück, ja, Sami Zayn. Ich weiß nicht, Chris, ist da mehr Nachhaltigkeit, als ich sehe? Nein. Also, schau, das ist so schade. Also, du hast bei SmackDown eigentlich die Chance gehabt, du hast da eine Tag-Team-Fehde gehabt, sogar mit den Motor City Machine Guns und DIY. Warum packst du dieses Match nicht und den Heel-Turn hierhin irgendwie? Da hast du zumindest auch eine Fehde, du hast eine Geschichte, du hast einen Titelwechsel, den du bei diesem Pay-Per-View bringen kannst, oder Event, und du hast ein verdammt gutes Match, ja? Und hier, das ist eine 2 Wochen alte Fehde, also Das ist so super schade. Also Sami Zayn hat bewiesen, dass er funktionieren kann. Aber die Umstände müssen halt passen und die Umstände sind tatsächlich die Bloodline. Auch letzte Woche, muss man sagen, gab es einen Sami Zayn, der in Hochform war. Dieses Segment am Anfang von Raw war wirklich toll. Ja. Also das hat wirklich Laune gemacht und da war er auf jeden Fall beteiligt. Drew McIntyre ist ein Mann, ich weiß nicht, ich würde ihn nicht mit Damian Priest vergleichen, aber ähnlich, denn ich habe Also ein ihm, bisschen schon, finde ich auch, ja. ja, ich habe mit ihm wirklich abgeschlossen gehabt. Also diese Thunderdome-Ära war wirklich blöd für ihn als WWE-Champion. Aber diese Fehde mit Randy war dann auch so, puha, wir müssen da was anderes machen. Und dann hat er sich hier für mich irgendwie gemausert. Also vor allem diese Hometown-PLEs, Clash, also in Anführungszeichen Clash at the Castle. Er ist ja, wenn man braucht, ist er auch aus Wales, aus Irland, aus England. Und irgendwie hat das dann bei mir funktioniert. Auch das WrestleMania-Match gegen Seth Rollins fand ich verdammt gut irgendwie. Das hat mir echt Laune gemacht. Außer dieser erotische Tanz dann gegen CM Punk. Und auch die Fehde gegen Punk hatte ihre wirklich ganz großen Stärken. Dieses Segment mit der Garage, wo er den blutigen Punk dann in die Halle trägt, das war so gut. Und dann hat sich das alles gezogen und er ging langsam zurück zu dem McIntyre, den wir in der Thunderdome-Ära. Einfach so bland. Ein Essen ohne Gewürze. Ein Reis, den du einfach nur kochst und dann isst. Ohne Soße, ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne was auch immer man dazu isst. Und das ist jetzt so dieses Comeback, auch wenn es irgendwie angeblich forciert war wegen Bronson Reed, aber meiner Meinung nach ist es ein 100-Mann-Roster. Nimm das Match raus und lass uns einfach die Motor City Machine Guns gegen die DIY hier sehen. Anstatt eine 2 Wochen alte Fehde. McIntyre, der offenbar eh privat noch was auszukurieren hat, der sowieso Verletzungen auszukurieren hat. Und je länger er weg ist, desto besser wird es generell für ihn und für die Fans, denn der Impact wäre dann groß. Random bei Raw Sami Zayn anzugreifen, es tut mir leid, Leute, ich mag auch Sami Zayn. Ich habe ihn geliebt mit Kevin Owens beim Ladder War. Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig, um hier wirklich, also das ist eine ganz große Spulgefahr. Ich sehe nämlich hier nicht, um was es wirklich geht. Es wird ein Match, das wird gut, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin dann mit 20-minütigen Wälzern. Außer McIntyre frisst ihn in 2 Minuten und holt sich dadurch dann einen richtig großen Sieg. Also man kann das natürlich auch so machen, um McIntyre eine Aktie zu geben. Aber das wird nicht passieren. Von daher, ich möchte nicht zu negativ sein. Das hier wird ein gutes Match. Das sind beides unglaublich starke Worker. Aber ich hoffe, die Leute wissen, was ich meine, wenn ich sage, warum, was genau, wo ist hier die Kunst? Wo ist hier die Kunst? Was genau hat man hier gesehen? Was hat Triple H mit seinen Kollegen hier besprochen? Was war so der Grund, das auf die Karte zu klatschen? Denn wir sind nicht in Frankreich oder in Schottland oder in Saudi-Arabien oder in Kanada, wo man sagen kann, okay, die beiden müssen drauf. Es sind Hometown Heroes oder sie sind entsprechend aufgrund von kulturellen Geschichten dort super beliebt. Warum muss das hier drauf? Das ist irgendwie für mich einfach zu wenig, als Fan so abgespeist zu werden. Und also kann ich auch nicht so tun und sagen, ja, das wird ein gutes Match. Wer weiß, vielleicht gibt es einen Eingriff oder 20 Minuten tolles Wrestling. Es ist einfach schon alles zu oft gesehen. Es ist ein Kreis, der sich wiederholt. Und ähnlich wie Liv Morgan und Io Sky komme ich einfach nicht in eine Lust, das zu sehen. Und das ist schon das zweite Match auf dieser Card, wo ich wirklich sagen muss, wenn ich das skippe und dann bei der Preview so tue, als hätte ich es gesehen, würde es niemandem auffallen, weil nichts Besonderes stattfinden wird. Und das ist so das ist so schade, weil beide mehr drauf haben. Das haben sie auch beide gezeigt übrigens. Sammy bei der Bloodline und Drew mit einer wirklich gut ausgedachten Storyline, die zugegeben bei Punk einfach zu lange sich gezogen hat. Aber man hat gesehen, wo beide ihre Stärken haben. Und sie jetzt so nackt hinzuwerfen, ist ihnen auch gegenüber super unfair und für uns eigentlich auch. Denn das hier hat keinen Sinn und Verstand, dieses Match. Ich glaube, es wird so ein Meltzer-Match. Der wird das von der wrestlerischen Qualität, glaube ich, großartig finden. Wird's Ne? auch. Nur was Ne? bringt uns dieses Match? Nee, ich wollte es ja nur sagen. Also, Ja. wrestlerisch wird es richtig gut. Es wird also, typisch der Dave. Es wird technisch richtig stark. Es wird auch oldschool teilweise geführt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird intensiv. Und ich glaube, es wird locker 20 Minuten werden. Da gehe ich tatsächlich von aus. Also, 15 safe, die gebe ich sicher. vielleicht mehr, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich glaube, ich verstehe, was Chris uns sagen wollte. Ich glaube, man kann so zusammenfassen, manchmal ist keine Fehde besser als eine Random-Fehde auf einer Pay-Per-View-Card oder einer Special-Event-Card. Und hier hätte es den beiden, glaube ich, besser zu Gesicht gestanden, wenn sie eine etwas längere aufgebaute Fehde bekommen hätten, mit ein bisschen mehr Micwork und Erklärung und dann ein Pay-Per-View-Match oder ein, später stattfindendes Match, wo eben was hintersteckt. Und wie Chris schon sagte, pack hier die Motor City Machine Guns und DIY rein. Da hast du einen Titelwechsel beim Special. Kommt tausendmal cooler als ein wrestlerisch vielleicht richtig gutes Match, bei dem der Aufbau eher fragwürdig ist. Aber ich will auch nicht verhehlen, ich traue denen auch zu, dass die vielleicht dann doch die Hütte abreißen. Ich glaube es, wie gesagt, nicht. Aber ich will es auch nicht komplett ausschließen. Wenn ich es positiv sagen will, würde ich sagen, gut, gucken wir mal, was uns da erwartet. Main Event Zeit. Cody Rhodes gegen Kevin Owens. Wir haben über das Match tatsächlich schon in der letzten Ausgabe einiges gesagt und auch immer zwischendurch haben wir das Match schon wieder mal am Wickel gehabt. Und deswegen gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht mehr allzu viel zu sagen zu dieser Paarung. Eigentlich ist klar, dass Cody Rhodes dieses Match, wie gesagt, nicht verlieren kann, nicht verlieren darf. Im Internet kursieren so ein paar Gerüchte. Ja, vielleicht ja doch, Kevin Owens, der große Upset und so weiter. Chris und ich haben in der letzten Woche auch gesagt, ja, wir fühlen da auch so ein kleines bisschen Daniel Bryan Underdog-Chancen. Kevin Owens hat es ja auch großartig bei SmackDown hinbekommen, die Sache wieder heiß zu kriegen mit großartigen Promos. Ich bleibe aber dabei, es wird nicht passieren. Es wird ziemlich sicher nicht passieren, dass Kevin Owens hier den Titel holt. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie noch mal so Bash in Berlin großartige Matchgeschichte hinbekommen. Das Match war nämlich wirklich gut in Berlin. Vielleicht kriegen sie jetzt noch mal eine andere Facette rein. Vielleicht kriegen sie wieder ein paar Nearfalls hin. Also wenn Kevin Owens hier gewinnt, wird es ein Upset ohne Ende. Das wäre ein absoluter Knaller. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Er wird hier seinen Job machen müssen, dürfen, können. Sprich, er wird Übergangsgegner von Cody sein, mal wieder. Hatten wir ja im August auch schon. Und dann wird er, was weiß ich, wieder machen. Egal, was er macht, er macht es ja gut. Aber es ist mir einfach ein Tick zu fadenscheinig mit Kevin Owens derzeit. So großartig er das macht, ich habe ihn wirklich gefeiert, letzte Ausgabe. So bedauerlich finde ich es dann eben immer auch, wenn am Ende nichts bei rumkommt. Und hier darf nichts bei rumkommen. Ziemlich sicher, weil Cody darf vor Mania den Titel wohl nicht verlieren. Und deswegen wird Kevin Owens wieder alles geben und am Ende wird Cody Rhodes verteidigen. Und das Match, keine Ahnung, ich bin mit Cody, wie gesagt, durch seit Tag 1 sozusagen. Aber vielleicht überrascht er mich ja wieder. Manchmal schafft er es ja wirklich, dass er da was kreiert. Aber ich muss wirklich gestehen, seine Promos sind schon anstrengend manchmal. Ja, meine Güte, Chris, ich weiß nicht, mir ist jetzt keine neue Facette eingefallen zu dem Match, die wir nicht schon gesagt hätten. Vielleicht gelingt dir ja mehr. Nicht wirklich. Also, das ist ein ganz ordentlicher Main Event, glaube ich, für so ein Event. Cody Rhodes gegen Kevin Owens. Owens hat wieder super Arbeit geleistet. Also, ich muss sagen, diese SmackDown-Ausgabe jetzt, wo er auch in seinem Rental-Car quasi auf Michael Cole wartet und ihn dann rauswirft. Also er ist wirklich Gold, was sowas angeht. Er kann das unfassbar gut. Das sind Sachen, die halt nicht im Skript stehen. Wie man zum Beispiel jemanden anschaut, wann man die Pointe setzt, wann man den Satz beendet, wann man jemanden unterbricht. Und Michael Cole war hier auch sehr, sehr gut. Von daher kann ich dem schon was abgewinnen. Das Match wird auch gut. Das wird auch ein 20 bis 25 Minuten Wälzer. Und am Ende wird Cody verteidigen. Auch ich bin hier, WWE, warum nicht? Gib uns hier einen Upset-Sieg von Kevin Owens. Das kannst du wirklich gut erklären. Denn Owens als Heel kann er sicherlich mit einer unfairen Aktion Cody besiegen. Meine Güte, dann holt er sich. Du hast da so viele Optionen. Du hast das Netflix-Debüt im Januar. Bei Raw sag einfach, dass Cody da seine Rückmatch-Klausel hernimmt. Dann hast du ein Main-Event. Und Cody gewinnt den Titel bei der ersten Ausgabe von Netflix. Meine Güte, ist zweifacher WWE-Champion, ja. Aber dann hätte das irgendwie so mehr Sinn gehabt. Kevin Owens ständig auszupacken als random Gegner, als Übergangsgegner, das ist irgendwie total unfair und irgendwann nutzt es sich brutal ab. Und trotzdem trotz so mehrfacher Abnutzung hat er trotzdem für mich geschafft, irgendwie da als Gegner dazustehen, wo ich sage, naja, obwohl der Mann irgendwie 0-30 ist wahrscheinlich Singles-Match-mäßig und den letzten Titelgewinn ist 8 Jahre her, reden wir hier drüber, dass es eine 2%ige Chance gibt, dass er hier WWE-Champion wird. Es würde mich irgendwie freuen, auch wenn ich irgendwie so ein Heuchler bin und bei Jey Uso so es nicht mir erklären konnte, dass man jemanden einen Titel gibt, weil man ihn belohnen möchte. Aber in dem Fall hier mit Kevin Owens, der hat sich das Ganze ziemlich sicher verdient, erarbeitet und es persönlich als Fan wäre es irgendwie ganz süß, ihn als WWE-Champion zu sehen und so eine 2 Wochen Heel Regentschaft von Kevin Owens würde mir und uns allen, glaube ich, sehr gut tun, denn Cody Rhodes, und dann komme ich auch schon zum Ende, ist der absolut perfekte WWE-Champion für die heutige WWE. Er ist John Cena 2.0, wie man ihn haben möchte. Er sagt zu allem ja, er kommt im Anzug, der Titel steht ihm, er ist ein Posterboy, er sieht gut aus, die Matches sind alle stabil und solide, die Promos, Merchandise, es ist absolut perfekt. Und deswegen kann ich der WWE auch nichts anprangern, aber meine Güte, kann ich seine Promos nicht mehr hören. Ich bin done. Ich bin done mit Cody Rhodes und warte einfach nur noch auf The Rock, damit die endlich wieder anfangen, aus dem Skript herauszugehen und sich gegenseitig irgendwas in den Kopf zu werfen, wo man endlich mal aufatmet und sagt, ja, okay, das war geil. Oder sie prügeln sich im Regen von Chicago. Deswegen Geduld wahrscheinlich und kein Upset, aber ein solider Main Event für ein relativ unspektakuläres Event, befürchte ich zumindest. Ja, ich finde, das bringt es auf den Punkt. Ne? Ein solider Main Event, ein relativ unspektakuläres Special, das ist eben so. Man darf eben auch nicht vergessen, das ist nicht viel mehr als eine bessere House-Show. Ja? Es ist irgendwo zwischen House-Show, Special-Event und Weekly, so ungefähr würde ich es ansetzen. Und der Hintergrund, das will ich jetzt auch gar nicht verwerflich meinen, aber der Hintergrund ist, dass WWE hier Geld verdienen will. Und zwar richtig. Und dann muss man eben eine Show bieten und man bietet eine Show. Und das ist ja auch jetzt nicht das Schlechteste, aber es ist jetzt auch nicht ein toll aufgebauter Pay-Per-View. Gerade nach Wargames merkt man es, finde ich, ziemlich deutlich, wo wir ja noch das ein oder andere Storyline-Highlight auch haben. Ja, Cody Rhodes ist das Zugpferd. Er muss hier die Show retten. Er ist immer noch over wie nix, sei ihm auch herzlich gegönnt. Nach wie vor verstehe ich immer noch nicht, wieso, aber das muss ich auch nicht. Ich muss nur akzeptieren, dass es so ist. Und tun Chris und ich auch, haben wir gar keinen Stress mit. Und dann muss man eben ihn in diese Show packen. Man gibt ihm den Main Event, er wird das alles sauber worken. Er will diese Rolle auch, er wollte sie immer. Das ist kein Geheimnis. Und Kevin Owens ist ein absoluter Vollprofi, der wieder einen super Job macht. Und dann ist das eben so. Den Rest hat man drumherum gebaut. Da ist jetzt nicht wirklich viel Spektakuläres drin. Die Damen kriegen ihren US-Titelträger oder ihre Titelträgerin zum ersten Mal. Ist doch toll. Das heißt, das ist alles eine grundsolide Show. Wer da mehr drin sieht, mag es bitte tun, aber uns nicht verkaufen wollen, warum es denn mehr ist. Das sehen wir beim besten Willen nicht. Ja, damit sind wir am Ende. Chris, du wolltest nur mal kurz gucken, wer dieser User war. Den wollten wir ja nicht ganz runterfallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war oder ob es vorletzte Woche war. Keine Ahnung, vielleicht kannst du mal kurz schauen und ich schaue. Ich habe das gleich. Gut, dass du dich erinnerst. Wo haben wir? Ja, genau, Chris Pieper. Genau. Chris Pieper, der schreibt auch relativ regelmäßig. Er hat uns frohe Weihnachten gewünscht und hat gefragt, genau, wie man Finn Balor wieder heiß kriegt oder ob der Zug schon abgefahren ist. Also hat er das auch schon irgendwo quasi inszeniert. Also ich denke mal, für Finn Balor, zumindest bei uns, also wenn diese Gerüchte stimmen, wird er wohl nächstes Jahr zumindest mal im Main Event sein. Ob das jetzt zum Titelgewinn reicht, wird man sehen. Also all power to him. So sieht's aus. Und auch wenn ich glaube, dass das Ship sailed ist, sozusagen, der Zug abgefahren, auch da würde ich die Chancen jetzt nicht auf Null setzen. Ja, also WWE, manchmal sind es Nuancen, dass du jemanden wieder heiß kriegst, aber hier musst du wirklich tief buddeln, um den Finn Balor-Wagen wieder aus dem Dreck zu ziehen. Da ist viele auch gar nicht irgendwie große Fehler gemacht, das ist einfach belanglos gebuckt über Jahre. Und dann hast du eben das Problem und da. Und ich glaube, man will es bei WWE auch nicht. Man sieht es dann nicht. Du hast es so schön gesagt. Balor ist Backstage die gute Seele sozusagen. Locker-Room-Leader auf mittlerer Flamme. Vollprofi, setzt sich ein, ist ein Company-Guy, ist loyal. Und dann gib ihm den Push. Du hast ihn im Judgment Day gehabt, er hat eine solide Rolle gespielt, war Tag-Team-Champion. Meine Güte, er kriegt jetzt eben mal kurz einen Singles-Push und dann kann er wieder ins zweite Glied zurückgehen und da rumtüdeln und weiter durch die Gegend arbeiten, bis irgendwann mal die Karriere vorbei ist. Und ich glaube, so muss man es dann aber auch einordnen. Das ist ja auch nichts Schlimmes überhaupt, gar nicht. Es ist sogar positiv. Balor und Hunter können miteinander. Hunter hat seine NXT-Leute, glaube ich, nie wirklich komplett vergessen. Und das merkt man eben bei solchen Geschichten. Mal mehr, mal weniger nicht vergessen. Bei DIY ist es eben eine andere Geschichte. Aber insofern können wir, glaube ich, hier einen Punkt machen. Damit sind wir auch am Ende, was die Show angeht. Chris und ich würden jetzt einen Deckel drauf machen. Nächste Woche haben wir eine kleine Besonderheit für euch. Ich will nicht zu viel verraten, freut euch drauf. Eine Stimme, mit der ich ab und zu auch mal bei Chris fremdgehe. Und von daher ist da ein kleines, eine kleine Anteasung schon mal gemacht. Chris und ich sind ein bisschen erschöpft, wir haben viel gearbeitet die letzten Tage, haben jetzt ja auch tatsächlich den einen oder anderen Podcast mehr gemacht, aber jetzt kommt langsam wieder die Ruhe rein, es kommen die Weihnachtstage rein. Chris und ich freuen uns, ein bisschen zu chillen. Irgendwie werden wir auch den Weihnachtspodcast noch machen. Ja, da war auch im Gespräch, dass wir es vielleicht live machen. Müssen wir nochmal genauer klären, ob wir es live machen oder ob wir es in einer Aufnahme machen. Das ist noch nicht klar. Ich glaube, letztens waren wir schon relativ weit fortgeschritten, was live angeht. Müssen wir uns mal zusammensetzen, wie wir es machen. Auf jeden Fall wünschen wir euch erstmal jetzt eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt fröhlich mit viel Spekulatius. Viel Spaß mit Saturday Night's Main Event auf Join, ob auf Deutsch oder Englisch, müssen wir abwarten, ob mit oder ohne Jesse, The Buddy Ventura. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Schlussworte kommen aus München. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit Saturday Night's Main Event und bleibt auf jeden Fall gesund und habt eine schöne restliche Woche und dann haben wir uns ja schon bald mit der Review zu diesem Event und vielleicht einem neuen WWE Champion wieder. Vielleicht, ja, auf jeden Fall ein US-Champion weiblich, das so weit können wir uns aus dem Fenster nehmen, den wird es geben, wie es bei den Jungs aussieht, mal schauen, ja, ob Gunther den Titel verliert, man weiß es nicht, ob Cody ihn verliert, wir sind ja ach so gespannt und werden darüber sprechen nächste Woche und in diesem Sinne, macht es gut, bis denn, tschüss. Ciao.